Wann sprach der Erzengel diese Worte zu Maria? Der Erzengel sprach diese Worte zu Maria, als er kam, um ihr von Gott das Geheimnis der Menschwerdung, das sich in ihr vollziehen sollte, zu verkünden. Das haben wir in den meisten Marienfesten gelesen wird. Das Evangelium von der Verkündigung. Das ist die Anrede, die er gibt, wahrscheinlich auf 2-3 Mal, soweit man weiß, aus der Tradition. Erste Anrede, zweite Anrede und so weiter und dann die eigentliche Verkündigung später.